Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Toffer Podcasts. Dieses Mal im Angebot The Revenant, der Rückkehrer. Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ein Film von Alejandro G. Iñárritu heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Auf jeden Fall der Regisseur von Birdman, der letztes Jahr schon ziemlich gefeiert wurde. Und dieses Mal mit mir wieder im Studio sind Niklas und Tobi vom letzten Mal. Und ja, wir reden jetzt einfach mal darüber, was wir an dem Film gemocht haben und was wir nicht so gemocht haben. Aber ja, ich weiß nicht, ob irgendwie ihr ob keine Notizen habt, ihr keine, ich schon. Und das Erste, was bei mir draufsteht, ist auf jeden Fall ein technischer Meilenstein. War das Erste, was ich mir zu diesem Film aufgeschrieben habe. Oh ja. Also, es klingt jetzt so, das ist wie letztes Mal, wo wir über die Qualität des Vierecks geredet haben, aber dieser Satz, den musste ich mir einfach so rausschreiben. Die Fusion aus Kamera, Schnitt und der Special Effects und die Regie. Ich habe das selten so krass in der Einheit gesehen. Also, wie das alles da zusammenspielt und so perfekt auch sich die Klinke in die Hand gibt. Also vom technischen Level her ist es einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe. Also ich war völlig fix und alle, als wir den geguckt haben. Vielleicht auch, weil wir den irgendwie, vielleicht war er um 20 vor 2 Uhr nachts erst aus, war der Film. Vielleicht hat die Uhrzeit auch was damit zu tun, aber ich war völlig begeistert von dieser Machart. Und Birdman war, hatten wir letztes Mal das Thema, dass mir Birdman ein bisschen zu überbewertet war in der Art, allgemein, wie über den Film geredet wurde. Ich finde, der Film wird noch gar nicht genug gehypt in meinen Augen, obwohl er jetzt die Preise gewinnt. Ich war echt völlig begeistert. Also ja. Also der Film war absolut eine Wucht. Ja. Das kann man schon so sagen. Also man hat die Naturgewalten, die da drin gegen Leonardo DiCaprio kämpfen, wirklich gespürt im Kino. Ja. Und wenn man die Produktionsgeschichte so ein bisschen verfolgt, dann ist es überhaupt ein Wunder, dass dieser Film überhaupt existiert. Also es ist ja in chronologischer Reihenfolge, nur mit natürlichem Licht, insgesamt über 6 Monate Monate Dreharbeiten von Kanada bis Argentinien. Teilweise nur eine halbe Stunde Zeit am Tag, um eine Szene zu drehen, weil sonst die Lichtverhältnisse nicht mehr stimmen. Und was weiß ich, das ist echt... Eben mal komplett mit natürlichem Licht gedreht, das muss man echt nochmal betonen, das ist so ungewöhnlich für einen Hollywood-Film und auch für Arthouse-Filme. Also ein Film, der mit natürlichem Licht gedreht wird, das macht kein Mensch, meistens. Stanley Kubrick hat es gemacht. Ja. Genau, Kubrick macht das eben bei Barry Lyndon, wo er nur mit Kerzenlicht gedreht hat und so. Aber das da zu machen und auch unter diesen Umständen, also gerade wenn man sagt, ich brauche halt bestimmte Szenen und ich habe Planszenen drin, die, keine Ahnung, zwischendurch wahrscheinlich... Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber wahrscheinlich 5 bis 8 Minuten lang sind ohne Schnitt. Mindestens. Zu sagen, da muss ja eh schon alles passen. Jeder Statist muss in der richtigen Weise irgendwie umfallen oder was auch immer. Und die Kamera muss sich durch das ganze Bild laufend bewegen. Und dann zu sagen, okay, und das Licht muss auch noch eigentlich komplett willkürlich passen. Also natürlich hat man auf die Tageszeiten geachtet, aber dass das am Schluss so unglaublich wirkt und auch so absichtlich alles wirkt, also nicht zufällig. Also das... Eine Arbeit muss da drin stecken, das war echt extrem. Was ich am krassesten gefunden habe, war eigentlich, dass es alles ja mit einem relativ großen Weitwinkel gedreht wurde und trotzdem die Gesichter so extrem große Nahaufnahmen waren. Also da muss er permanent mit dieser Kamera bei den Leuten im Gesicht geklebt haben und was nicht, also an Bäumen vorbeigestreift und so, das ist Wahnsinn. Der Wechsel zwischen Einstellungen auch einfach, dass man eben wirklich ein Close-up hat von ein paar Augen und dann geht er raus und zeigt die ganze Landschaft und das ist mir erst so nach einer halben Stunde bewusst geworden, wie dieser Kameramann wie ein Irrer vor und zurücklaufen muss und dadurch das Bild ist aber nicht verwackelt oder nix. Also das ist für mich der größte Held überhaupt. Dieser, das ist auch dieser Name, den man wahrscheinlich völlig verschandelt jetzt, aber Emanuel Lubezki heißt er, Lubezki, ich weiß nicht genau, war der Kameramann eben bei Birdman schon, war bei Children of Men, habt ihr glaube ich noch nicht gesehen? Doch schon. Schon. Und das ist fast so wie sein Bewerbungsvideo für The Revenant. Also da gibt es auch einen Abschnitt, das ist so 7 Minuten lange Szene in einem Kriegsschauplatz, also links und rechts wird in Häuser geschossen und er rennt dann mit der Kamera durch, aber überhaupt nicht verwackelt halt. Da werden dann digital Blutspritzer auf die Linse gepackt und so Zeug. Und das war schon unglaublich beeindruckend, was er da gemacht hat. Aber im Vergleich dazu ein ganz neues Level, also The Revenant war echt... Ich glaube, der Kerl hat einfach eine unglaublich gute Steadicam. Ja, und eine Kondition muss er haben. Also. Ich glaube, das ist irgendwie der erste Film, der mit so einer neuen... Kamera von, was weiß ich, gedreht worden. Stand auf IMDb oder so. Okay. Ist auch überlegt worden, ob er übrigens in 35 oder 65 mm dreht. Mhm. Aber mit digital ist es einfach besser, weil das andere wäre zu umständlich gewesen oder sowas. Und vor allem auch, weil digital ja auch bei Dunkelheit mittlerweile kannst du mehr aus einem Bild rausholen. Gerade wenn die Lichtverhältnisse nicht so toll sind, macht da wahrscheinlich schon Sinn, das Ganze digital zu drehen. Ja. Also eins, was ich sehr eindrucksvoll fand, das war eh gleich am Anfang, also kein Spoiler, das war in diesem Kampf gleich, als dann die Kamera von am Boden gehen zwischen den Kampfgetümmel und plötzlich reitet ein Indianer-Häuptling vorbei und die Kamera ist plötzlich seitlich neben ihm am Pferd und geht mit ihm mit. Also ich frage mich wirklich, wie die das gemacht haben. Plötzlich bist du mit dem mitgefahren und zwar richtig schnell. Ich überlege immer noch, ob da doch ein Schnitt drin war, oder? Da muss doch war da bestimmt kein, diese versteckten Dinge. Eben, man kann sich, das macht er wie bei Birdman, der Regisseur, dass er viele Schnitte versteckt. Manche sieht man ganz klar, wenn man drauf achtet. Aber das war so ein Moment, wo der plötzlich mit diesem Indianer konstant mitreitet. Aber im Nachhinein denke ich mir, da muss doch ein Schnitt gewesen sein, weil, also, oder der ist wirklich, da war ein Jeep und der ist auf die, der Kamera auf die Ladefläche, blöd gesagt, gesprungen und sie sind mitgefahren. Mhm. Weil anders konnte ich es mir nicht erklären, wie er auch, also es war so flüssig in sich übergehend. Also, ja, alles auch, also ich fand auch diese, das habe ich ja schon mal erzählt, diese Szene, auch ganz am Anfang mit diesem Kampf, wo dann quasi immer der Mörder von dem anderen verfolgt wurde, 4-5 Mal hin und her und das war wie so ein Zickzack. Wahnsinn, wie das funktioniert. Ja. Und dadurch wirkt der Film auch, also die Story ist ja in den groben Zügen wirklich passiert, also es geht eben um DiCaprios Figur, ich glaube Hugh Glass hieß er, oder Glass, und der wird tatsächlich, wurde ursprünglich von einem Bären angefallen und wurde von seinen Kumpanen und seinen Kollegen einfach zurückgelassen und ist tatsächlich, versucht sich zu retten aus dieser ganzen Situation, und das ist wirklich passiert, vieles außenrum ist natürlich dann irgendwie für den Film ausgeschmückt, aber die Story wirkt eigentlich so absurd und so übertrieben, das ist ähnlich wie mit 127 Hours. Man sagt, wenn man das jetzt nur als Film machen würde und keine realen Bezüge hätte, würde man sagen, das ist ja total unrealistisch, geht doch gar nicht. Aber dass es wirklich passiert ist, dadurch wird es trotzdem wird's so unrealistisch, aber durch die Machart, durch dieses echte Licht und eben lange Takes, ist es so, man ist wirklich drin. Also ich finde, man ist nicht mehr einfach nur Zuschauer, sondern zwischendurch, gerade durch die lange Laufzeit auch, ist man irgendwann, hockt man echt mit ihm am Lagerfeuer und denkt sich, boah, jetzt ein Fisch wäre gut oder so. Ich fand das so krass, es war jetzt ja nun Winter, als wir rausgegangen sind. Das ist, weil die ganze Zeit dieses. Erstmal ist mir im Kino kalt geworden, tatsächlich liegt vielleicht auch an unserem Kino, ich weiß es nicht. Es war schon kalt. Aber trotzdem, so, man hat diese innere Kälte so gespürt richtig. Und dann kommt man raus und es schneit und es liegt Schnee draußen und dann denkst du so, boah, fuck, und jetzt muss ich noch nach Hause gehen. Das wird ja echt voll der Kampf. Nee, also. Und was ich aber sagen muss, weil jetzt gerade natürlich der ganze Oscar-Bass losgeht, also wir nehmen das jetzt, glaube ich, eine Stunde vor den Veröffentlichungen der Oscar-Nominierungen auf. DiCaprio war gut in dem Film, auch die anderen Schauspieler fand ich gut. Aber eigentlich finde ich es jetzt albern, dass man jetzt, es ist immer so, wenn der Oscar irgendwie, wahrscheinlich kriegt er ihn jetzt für die Rolle und der hätte ihn aber schon die letzten 15 Jahre für irgendwelche Rollen kriegen können und teilweise finde ich sogar noch mehr verdient. Also für mich ist das schon, er spielt das toll, keine Frage, DiCaprio ist immer gut, aber für mich ist das ein technischer Film, also auch das Make-up, also wenn er dann so völlig verfroren da durch die Gegend humpelt und diese Lippen, du könntest echt, man könnte reingreifen und ihm so die Haut von diesen Lippen runterziehen. Das sieht so ekelhaft aus. Also das ist so irre gemacht, das Make-up auch in diesem Film, also auch seine Narben dann von diesem Bärenangriff. Man nimmt nichts vorweg, weil also der Bärenangriff ist im Trailer drin, das ist der Plot dieses Films. Und man merkt, also gerade bei dem Bär, man merkt natürlich, dass es ein CGI-Bär ist, es ist jetzt nicht so, dass man das nicht merkt, aber durch die Art, wie es gedreht ist, kommt diese Gewalt und diese Präsenz von dem Bären trotzdem rüber. Also wenn er dann am Boden liegt und diese Pranke neben ihm so auf dem Boden stampft, man merkt richtig, boah, der könnte jetzt zermatschen wie nichts, obwohl er nicht wirklich was da er ist. Was er eigentlich auch macht. Ne? Eben. Er wird schon ganz schön zerfleddert. Aber auch, ich finde auch da wieder, der Bärenangriff ist jetzt nicht so, also das ist alles ruhig, dieser ganze Film ist so ruhig irgendwie. Und auch dieser Bärenangriff, der ist zwar an sich total heftig, aber trotzdem so von der Machart total ruhig. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, krasse Action, hier alles fliegt durch die Gegend, sondern so, man kann ihm folgen. Ja, vor allem auch, glaube ich, die Musik ist nicht, also die Vibe ist jetzt auch nominiert, lustigerweise. Ich muss jetzt zugeben, dass mir die Musik nicht in Erinnerung geblieben ist. Ich wollte weil sie sehr minimalistisch noch an die Musik erinnern. Nicht so wirklich. Ganz am Ende war auf jeden Fall Klavier so gedampft. Das weiß ich noch, aber mir auch nicht. Nee, und das ist nichts, was in den Vordergrund tritt und auch nicht die Szenen dramatischer versucht zu machen. So kam es mir zumindest nicht vor. Also eben in einem anderen Film würde dieser Bärenangriff würde wahrscheinlich mit extrem dramatischer Musik untermalt werden, wie er da mit dem kämpft und also der Kampf dauert ja auch, keine Ahnung, 5 Minuten oder so, also der greift ihn nicht einfach an und Ende, sondern das ist ja ein Hin und Her und 3-4 Angriffswellen mehr von dem Bär und da würde man eigentlich immer erwarten, dass dann, und ich habe nichts gegen epischen Soundtrack, also ich stehe auf Hans Zimmer und sowas, aber in dem Film war es richtig gut, dass sie einen ganz minimalistischen Soundtrack hatten, der nicht aus dem Film rausgehoben hat und gesagt hat, okay, das ist hier alles komplett gestaged und gefaked, sondern das wirkt total. Der Soundtrack hat sich perfekt in diese ja, leicht, ich weiß nicht, esoterische Stimmung von diesem Film so eingefügt. Es hat einfach gepasst so. Es ist genau das, was man denkt, was man hören sollte, irgendwie, wenn man epische Landschaftspanoramen sieht. So. Ja, was mir einmal aufgefallen ist, mir ist auch nur einmal mitten im Film aufgefallen, dass überhaupt Musik gespielt. Also es ist mir gar nicht so. Es war irgendwie bei so einer Wanderszene oder so. Es war die ganze Zeit ruhig und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, dass da im Hintergrund auf einmal Musik ist. Ja. So, das ist so, weiß ich nicht, total subtil gewesen alles. Nee, vielleicht muss man sich den nochmal bewusst anhören. Also vielleicht ist das ein so toller Soundtrack, dass er einem eben nicht heraussticht in Form von, oh, jetzt ist tolle Musik und der Rest vom Film ist mir gerade egal. Sondern der einfach, genau wie der Rest von diesem Film, dieses Make-up und alles, das ist einfach super zusammengebracht. Also nichts. Das ist eins. Eben, es sticht nicht was heraus und man sagt, ah, eben die Kamera war richtig gut dafür, ist aber der Rest ein bisschen vernachlässigt worden, sondern alles ist wirklich so am höchsten Level vom Können her und deswegen sticht nichts als schlechter oder besser als das andere heraus, sondern alles ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und eben, es schadet natürlich auch nicht, wenn dann ein DiCaprio in dieser Rolle ist, weil. Also, ich meine, der liegt halt hauptsächlich auf dem Bauch und krabbelt durch den Dreck, aber. Und der redet nicht viel, also muss man auch mal sagen. Also, das ist wirklich eine physische Rolle. Also, das bisschen, was er redet, ist teilweise dann noch in irgendeiner indogene Sprache oder wie man das sagt. Viel Gegrummel und zwei Sprachen so dafür gelernt. Also, gelernt, ich vermute. Das habe ich auch gehört, dass er wirklich. Die Zeilen aus dem Drehbuch vermutlich, das ist ein bisschen hochgepusht worden für den Oscar vermutlich, aber. Ja, dann ist er ist ja auch Vegetarier und isst in irgendeiner Szene wirklich echtes Fleisch und eine Leber. Und das ist halt schon alles so dieses Method-Acting hoch 10. Was es aber für den Film nicht unbedingt gebraucht hätte für mich. Also das hätte er nicht machen müssen, um. Also vielleicht ist es so subtil, dass ich das jetzt gar nicht wertschätze, aber eben, ich finde nicht, dass es DiCaprios größte Rolle ist oder sowas, weil es ist aber was anderes, als er sonst macht. Und das finde ich halt immer toll bei dem. Ja, also gerade wenn man denkt, der letzte Film war Wolf of Wall Street und die beiden Figuren, die da spielen, sind wie Tag und Nacht und das ist halt und auch in der Art, was die Figuren zu tun haben und eben der eine redet unglaublich wie ein Wasserfall in einer Tour und der andere eben grummelt ein bisschen vor sich hin und Leben liegt im Dreck eigentlich. Also ja, ich bin mir auch nicht sicher, also vermutlich würde ihn gewinnen, ich meine, was gibt's noch als Konkurrenz jetzt für den Oscar? Eddie Redmayne vielleicht. Genau, für Danish Girl. Sonst. Ich weiß gar nicht, Hauptdarsteller, was noch alles nominiert war, als bei den Globes, ob da irgendwas mit rein. Ja, es gab jetzt ein paar Filme, die bei uns einfach noch nicht laufen, wie Brooklyn oder so. Aber eine Frau, das war nur das Saoirse Ronan oder wie sie heißt. Diese eine Journalisten-Pädophilen aufdeckt. Genau, bei Spotlight wird wahrscheinlich irgendwer, vielleicht Mark Ruffalo oder so. Ah, Mark Ruffalo. Das könnte sein. Aber eben, rein von den Darbietungen aus dem letzten Jahr, auch wenn ich jetzt überlege, ja gut, vielleicht, das wird man jetzt sehen, wenn die Nominierungen raus sind. Ich fand das auch bei den Globes lustig, dass Michael Fassbender ein bisschen ignoriert wurde für Steve Jobs. Ich fand, er war gut in dem Film. Das ist natürlich was ganz anderes, kann man nicht vergleichen mit dieser Rolle eben, weil das, also ich finde generell, es ist schwer jetzt diese Rolle von DiCaprio zu vergleichen mit anderen Rollen, weil man sowas eigentlich nicht mehr oft sieht. Es ist fast wie ein Stummfilm in der Art, wie er spielt, weil er hat nicht viel zu sagen. Also er muss alles in Gesichtsausdrücke legen und in seine Körperhaltung. Ein Spucker, die ihm aus dem Mund spricht. Ja, eben. Also der Film, das muss man vielleicht auch mal sagen, der Film ist sehr brutal und sehr ekelhaft. Also, Das ist lustig, da war letztens an der Kasse war einer, die wollte mit ihrem 12-jährigen Sohn da reingehen. Ja. Nachdem ich ihr dann mehrmals davon abgeraten hatte, war sie sehr verwirrt, dass dieser Film dann anscheinend so brutal ist. Ist ihr ab 16, oder? Ja. Das wundert mich aber, dass der Film ab 16 ist. Nicht ab 18, meinst du, Also stellenweise denkt, puh. Gut, aber ist Brutalität in dem Fall, für mich ist 18 oft was, wenn ein Film ab 18 ist, dann heißt es oft so ein bisschen, die Brutalität ist nicht in jeder Szene auch überhaupt nötig für die Story. So kommt es mir oft selber vor. Und in dem Film ist es absolut notwendig, finde ich, die Art, wie es... Es ist eklig und es ist heftig, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, aber sie ist nie unnütz oder sie ist nie gewaltverherrlichend, der Gewalt wegen. So überzogene Gewalt ist es eigentlich gar nicht, sondern ist nachvollziehbar. Eben, also auch wenn DiCaprio teilweise mit anderen Leuten kämpfen muss, weil also er muss durch die Wildnis da durch und trifft mehr als einmal auf Leute, die ihm ja nichts gerade Gutes wollen. Und die Art, auch wie da miteinander gekämpft wird, ist nicht filmmäßig durchchoreografiert, sondern es wirkt eher so ein bisschen eben die Rollen im Dreck und jeder versucht gerade noch so einen Griff ans Messer zu kriegen und so, also es wirkt alles sehr, also der Film ist richtig schmutzig auch, also ich weiß noch, wo er da, das ist im Trailer schon drin, wo er da so halb eben zu Beginn des Films beerdigt wird. Ich habe einfach nur der Szene gesehen, wie so dieser Dreck in seinem Ohr drin hängt und ich so, das muss so in eklig Mund, gerade sein. Er hat doch dann, spuckt doch dann die ganze Zeit diese Erde wieder aus. Ja, das ist, also der hat ja nicht zu Unrecht hat er bei seiner Golden Globe-Rede ja gesagt, Schmerz ist irgendwie temporär, aber dieser Film ist für immer. Und das stimmt wahrscheinlich im Nachhinein auch. Also das war sicher kein angenehmer Dreh. Er hat, glaube ich, selber auch gemeint, dass das Herausforderndste für ihn war. Und ich glaube, das bezieht sich schon auf die körperlichen Aspekte des Films. Ich habe ja permanent immer im eiskalten Wasser ist. Oh, schon allein das. Eben, und dass der Film das auch hinkriegt, dass man nicht sich distanziert davon, weil es gibt genug Filme, wo es so Szenen gibt, wo jemand halb am Erfrieren ist oder verbrennt oder was auch immer, immer diese extremen naturellen Bedingungen. Aber in dem Film, durch diese Art, wie er gemacht ist, konnte ich mich auch nicht distanzieren davon. Wenn er gerade trocken ist, am Feuer sitzt und dann wieder ins Wasser geht, um den Fisch zu fangen, und ich denke, oh, hör auf, nein, jetzt frierst du wieder 15 Stunden lang oder so. Ja, dafür kann man Fisch essen. Eben, und das ist Hammer, wie sie es geschafft haben, dass man nicht, also man zieht wirklich mit ihm da durch die Gegend. Ja. So kommt es einem echt vor. Wobei ich finde, an einer Stelle wird dieses ganze Überlebensding ein bisschen übertrieben. Also, das kaufe ich dann nicht mehr so ganz ab. Ich will jetzt nicht erzählen, aber... es ist auch ab und zu, also es sind wirklich kleine Kritikpunkte im Vergleich zu diesem unglaublich grandiosen Film, aber ich glaube, um das geht es auch gar nicht, um den wirklichen Realismus jetzt, aber so Sachen, wenn er sich nach diesem Grizzly-Angriff komplett zerstückelt und gebrochene Glieder und was weiß ich, und dann anfängt aufzustehen und rumzuhumpeln. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen diesem Angriff und seinen ersten Humpelversuchen vergangen ist. Ich finde das ein schwieriger Faktor in dem Film, ja, wie viel Zeit vergeht wirklich. Wird nicht so vermittelt, wie viel Zeit eigentlich tatsächlich vergeht. Aber wenn man sich anguckt, so wie lange eine Wunde zum Heilen braucht und wie Wunden später aussehen, kann man sich schon denken, dass das wirklich auch in einem sehr langen Zeitraum spielt. Das Ganze. Ja, natürlich. Aber ich meine, man sieht ja dann seinen vernarbten Körper teilweise schon. Mhm. Aber so wirklich dieses Zeitgefühl, also man bekommt auch diesen. Also ich meine, es muss ja dann irgendwann auch so ein Jahreszeitenwechsel irgendwie. Aber das kommt schon durch. Also es fängt irgendwann mal an zu tauen. Ja, das schon, aber ich gebe ihm recht, dass es nicht wirklich klar ist, ob er jetzt da 3 Monate unterwegs ist oder ob es doch nur 2 Wochen sind. Also es muss länger sein anhand der Sachen, die man teilweise im Film sieht. Aber am Ende kann ich nicht wirklich klar sagen, wie lange er jetzt da überleben musste für sich selber. Aber vielleicht auch, weil der Film fast ein bisschen wie so ein bisschen ist der Film ja schon in seinem eigenen Rausch. Also es ist ja nicht, ihm es geht auch nicht wirklich darum zu sagen, so Tag 19, also gerade wenn man so Vergleichsgeschichten hat wie der Marsian oder so, wo wirklich klar gesagt wird, jetzt bin ich schon so und so lange hier und das ist das Beeindruckende, dass ihr jetzt gesagt bekommt, dass wir jetzt schon 18 Wochen hier sind. Sondern der Film wirkt, also die Szenen wirken einfach so für sich. Also ihm passiert ja ein Scheiß nach dem anderen eigentlich. Und immer wieder muss er sich eigentlich da auch vom Verhungern retten. Und das finde ich, eben das ist nicht ein Film, der wirklich nüchtern darum geht, diese Geschichte, die wirklich passiert ist, so nüchtern und so ehrlich wie möglich zu erzählen. Also das ist für mich auch nicht der wichtige Aspekt dafür. Deswegen wäre es mir im Nachhinein eigentlich wurscht gewesen, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Weil das finde ich, also es geht am Schluss nicht um die Person des Hugh Glass und was er da getan hat, sondern eben, also das ist nicht wirklich wichtig. Also der Film ist technisch unglaublich gut und ist halt, ja eben, die Bilder, die er da einfängt, ist wirklich einfach, ja, schon ein bisschen poetisch, um das jetzt mal so ganz übertrieben auszudrücken. Ein bisschen. Ja. Also stellenweise gibt es ja diese Fiebertraum-Sequenzen, die unglaublich schön sind. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt wirklich alle verstanden habe, so in ihrer Ganzheit, aber ansatzweise natürlich schon. Und das hat sich auch gut in diesem Film eingefügt, so zwischen diesen unglaublich realen Szenen und dann diese Traumsequenzen so zwischendurch. Ich finde, das hat gepasst. Vor allem, weil das von Anfang an etabliert. Ja, also der Film fängt an mit so einer Szene und dadurch ist es einem klar. Also eigentlich so der Anfang vom Film sagt, war für mich so, ich sitze da drin und das Kino war ja relativ voll, also um 8 Uhr zumindest. Bei uns dann nicht mehr so, weil wir in die Spätvorstellung gegangen sind. Aber der Film läuft eigentlich ganz gut bei uns und mich wundert es, weil für mich ist das trotzdem im Nachhinein schon irgendwo ein Kunstfilm. Natürlich nicht in seiner, nicht ganz extrem wie manch anderer. Aber der Film sagt eigentlich so in den ersten 5 Minuten, Leute, übrigens, wenn ihr jetzt hier eine Standard Tarantino Rache-Story wollte, ihr solltet jetzt gehen, weil das, was wir euch jetzt zeigen, das kommt immer wieder vor in diesem Film und es wirkt fast ein bisschen wie, jetzt gehen erstmal bitte alle raus, die sich ihr vertan haben. Und ich finde das krass, es geht keiner. Und ich habe mich jetzt ein paar Mal schon so neben den Saal gestellt, als es ausfiel und die Leute waren auch wirklich begeistert von dem Film, zum Großteil. Manche Leute haben dann natürlich gesagt, ich habe es nicht verstanden oder was war denn das jetzt, aber so der Großteil der Leute hat wirklich gesagt, boah, das war ein echt geiler Film. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, nee. Ich hätte gedacht, dass der nicht so angenommen wird. Ja. Das ist tatsächlich auch erstaunlich, was für Leute da reingehen. Ja. Also teilweise, ich habe schon Leute gesehen, die man eher in Fuck You Goethe 2 erwarten würde. Genau. Aber dann setzen sie sich in Revenant rein. Deswegen ist er, glaube ich, auch auf Platz 2 der deutschen Charts, zumindest letzte Woche gewesen. Mir ist nicht ganz klar, ob das was mit den Awards zu tun hat. Das ist schon immer dieser Hype, der da so ein bisschen lostritt. Aber DiCaprio ist halt auch so jemand, glaube ich, dem mittlerweile sich selbst jemand, der nicht oft ins Kino geht und den es nicht so wirklich interessiert, was aktuell so läuft und wie das technisch gemacht ist, DiCaprio ist mittlerweile ein Name, einfach weil er so viele, auch eigenständige Filme ohne diese, der macht ja keine Fortsetzungen, das ist, glaube ich, wirklich ein Name, wo mittlerweile selbst Leute automatisch reingehen, die ansonsten, böse gesagt, Kinobanausen sind oder Filmbanausen. Ja. Die sagen, oh, eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, was da jetzt in dem Film losgeht, aber wenn der mitspielt, dann sollte ich mir den wahrscheinlich anschauen. Fast so, so wirkt es eigentlich mittlerweile, weil auch in Wolf of Wall Street saßen Leute drin, wo ich mir dachte, naja, also eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt euer Film, aber es ist egal, es ist, DiCaprio ist drin und deswegen guckt man sich das an. Und meistens finde ich das bescheuert, wenn Leute nur aufgrund eines bestimmten Darstellers einen Film gucken und dann hinterher über den Film herziehen, weil Schauspieler halt verschiedene Sachen machen, aber in dem Fall irgendwie DiCaprio verprellt auch niemanden. Also, ja. Hat er auch ein eigenes Produktionsstudio? Achso. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hm. Weil du mir ein bisschen mit den negativen Seiten angefangen hast. Ich habe bei mir echt nur eine einzige Sache draufstehen als Kontra. Der Film ist vielleicht, also ich fand ihn beim ersten Mal stimmig und es passt so, wie er gemacht ist. Aber ich habe dann überlegt, wie ist es, ihn mehrmals zu gucken, weil ich werde mir den auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken. Aber vielleicht gibt es schon ein bisschen das Problem, wenn man ihn mehrmals anguckt, dass es ein paar Szenen gibt, die es im Nachhinein nicht mehr braucht. Also vielleicht ist er ein bisschen zu lang. Also die Länge ist einerseits, finde ich, gut, um das rüberzubringen, diesen Überlebenskampf und diese lange Zeit, wo es eigentlich nicht sicher ist, was mit ihm passiert. Aber im Nachhinein gibt es halt so einzelne Szenen, wo ich sage, ja klar, wenn ich die jetzt noch 3-4 Mal sehen würde, ist ein bisschen unfair, weil ein Film soll aufs erste Mal, darum geht es, wie wirkt er aufs erste Mal. Aber 1-2 Szenen gibt es, wo ich verstehen würde, wenn man sagt, ja, im Nachhinein muss man die unbedingt nochmal sehen. Also ein Kollege hat das ganz gut zusammengefasst, diesen Moment, er sitzt irgendwann mal mitten in der Landschaft und macht den Mund auf und fängt Schneeflocken mit seinem Mund. Ja, und die Szene dauert ein bisschen lang vielleicht. Also beim ersten Mal stört einen das nicht, weil man so drin ist und einfach nur darauf wartet, was als nächstes passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist, dass wenn man den nochmal guckt, dass es dann 1-2 Stellen gibt, wo man sagt, jetzt dürft ihr weitermachen. Also das, ich brauche jetzt nicht 2 Minuten lang Schneeflocken auffangen oder so. Also, aber das ist natürlich, das ist schon, ich weiß, dass das nicht unbewusst da drin ist, dass das schon alles seinen Platz da hat. Aber das ist ähnlich wie bei Birdman, dass es da auch für mich Szenen gibt, die es beim zweiten Mal gucken nicht mehr unbedingt braucht. Oder die ein bisschen zu lang nur sind. Also die Szene gar nicht unnütz ist, aber sie einfach 15 Sekunden zu lang dauert. Und das summiert sich dann ein bisschen. Aber ist ein wirklich ein kleiner und ich musste wirklich ein bisschen danach suchen, was kann ich jetzt an negativen Sachen nennen, weil ich auch absolut begeistert von dem Film bin und das nicht immer so ist bei diesen Sachen, die viel für Oscars nominiert sind oder vielleicht werden und auch viele Preise ansonsten gewinnen, ist oft sowas, wo ich sage, ja, es ist halt wieder so, ja, Hollywood, man will das halt so. Oscar halt, eben, ja. Genau, die wollen halt bestimmte Kriterien erfüllt haben und deswegen bin ich selber überrascht, dass ich da so einer Meinung bin, also ich finde den auch überhaupt nicht overrated, also ich habe auch gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, man hat sich dazu sehr beeindrucken lassen und deswegen gewinnt er jetzt alle Preise. Nee, ich finde, das völlig zu Recht kann man sich von einem Film mal beeindrucken lassen und sich fragen, wie haben sie das gemacht? Und gerade wenn man sich viel mit der Technik von Filmen beschäftigt und wie man Sachen macht, es gibt in dem Film mindestens 3-4 Szenen, wo ich nicht wirklich mit Sicherheit sagen kann, wie sie es gemacht haben. Also abseits vom Bärenangriff, auch diese allererste Angriffswelle mit den Indianern, gibt es einfach 1-2 Momente, wo ich sage, habt ihr das geschnitten oder ist das einfach nur ein Special Effect, dass ihr da irgendwie rein animiert habt? Ich kann es ja, aber nicht diese, sicher sagen. Das diese eine Person, die vom Baum runterfällt. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob die da einfach nur eine Puppe runtergeworfen haben irgendwie oder ob die das animiert. Aber dann geht doch der Kameramann auch nach hinten. Das ist sowas. Also, da fällt jemand aus dem Baum raus, wird erschossen und fällt aus dem Baum und die Kamera hält drauf, wie er aus dem Baum rausfällt, auf den Boden aufprallt und die Kamera geht auf ein Close-up auf diese Person hin und dann ist ein Mensch da. Das sieht man am Schluss einfach. Das ist eine Person, die da liegt und ich weiß immer, ist da im Halbbild, wenn er runterfährt mit seiner Kamera einen Schnitt. Ja. Oder was ist das? Also, es ist auf dem Level dann manchmal. Und auch der Bärenangriff. Also, der vielleicht sind das, keine Ahnung, ob da ein Draht hing oder ob da 2 Leute im Greenscreen-Anzug ihn durch die Gegend schleudern. Hing seitlich an Kabel befestigt und wurde hin und her gezählt. Ach so, ist lustig, weil man auch da kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen, wo der Schnitt war. Ja. Also, sie müssen ja irgendwo da auch einen Schnitt drin haben, damit er die Kabel dran kriegt. Also, er läuft ja, glaube ich, nicht von Anfang an, als er schon mit dem Gewehr durch diesen Wald läuft. Also, es gibt aber so ein paar Stellen, wo man sich verliert. Der letzte Kampf, das ist auch so, das summiert sich, das sind viele, viele Szenen, wo man denkt, hey, wo kommt das jetzt her, wie funktioniert das jetzt? Ja. Man kann ja an der Stelle einfach mal, ja, eine Wertung gebe ich nicht in der Regel ab, aber zusammenfassend sagen, dass wir, glaube ich, alle von dem Film ziemlich begeistert waren. Ich glaube, das ist jetzt nicht untertrieben. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr eine Wertung abgebt, wenn ich das jetzt müsste, zwischen 1 bis 10 und 10 das Beste ist, würde ich dem eine 9 geben und mir einfach nur ein bisschen Raum nach oben lassen für vielleicht aus dem Grund, dass es ein paar Szenen gibt, wo er doch ein bisschen kürzer hätte sein können. Ja. Muss nicht sein. Also ich finde, es ist ein fast perfekter Film für mich, aber halt nur fast. Ja. Mich stört ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber das Ende hat mich auch ein bisschen gestört. Also das ganze Ende. Okay. Dann, also ich will jetzt nichts verraten. Nee, wir können gleich über Spoiler reden, aber ich weiß nicht, ob ihr eine Wertung abgeben wollt oder ob ihr das einfach so. Also ich schließe mich mit den neuen auf jeden Fall an. Das ist ein Film, den wird man auf jeden Fall in mehreren Jahren immer noch sehen. Mhm. Und auch noch von reden. Ja, für mich ist es, kommt definitiv in meine Sammlung. Ich denke auch vor allem, dass es ein Film, der gut altern wird. Ja. Kann man sich auch vor 10, 15 Jahren noch angucken und denken so, wow, das war echt top, was ihr da abgeliefert habt. Voll, also das war, glaube ich, den Schmerz und den Ärger, den es am Set gab, im Nachhinein doch wert. Also das ist schon krass. Dann gibt es diese Story mit Tom Hardy und dem Regisseur. Tom Hardy hat sich eben beschwert, dass die Stunts, die er machen muss, teilweise wirklich gefährlich sind. Mhm. Als Ausgleich dafür hat der Regisseur ihm versprochen, dass er ihn würgen darf. Mhm. Am Ende von den Dreharbeiten hat Tom Hardy dann T-Shirts mit dem Bild, auf dem er den Regisseur wirkt, an die Crew verteilt. Ja, habe ich auch gelesen. Das ist also ich glaube, es war keine sehr gute Stimmung an diesem Set. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das angenehm war, diesen Film zu machen. Also so kam es auch nicht rüber. Es war schon was Anstrengendes eher, als dass man Spaß gehabt hat mit den Kollegen, wie die Schauspieler gerne sagen. Es war schon, glaube ich, eher... Und das kommt auch rüber, dass in dem Film ist es gut, dass es so rüberkommt. Dass es für niemanden angenehm ist in diesem Fall. Aber gut, das eigentlich zum Film selber. Wir können jetzt noch ein bisschen über die Spoiler-Sachen in dem Film reden, aber zur Erinnerung für alle, eben, wenn ihr nicht wissen wollt, und ich würde empfehlen, den Film erst zu gucken und euch dann den Rest anzuhören. Aber ab jetzt gibt es Spoiler, nur zur Sicherheit für alle, die noch nicht auf den Pause-Button gedrückt haben. Bis dann. Ja, so, ich fange mal an jetzt gleich mit dem Ende. Dieser Blick am Ende noch in die Kamera, den fand ich, weiß nicht. Du fandest das doof? Ja, das war so okay jetzt. Also, es ist halt ein Kunstfilm und jetzt guckt er am Ende halt noch so in die Kamera. Ich weiß nicht, was das sollte. Es hat halt, weiß ich nicht. Ich glaube. Für mich hat sich das nicht so eingefügt in den ganzen Film als Abschluss. Ich fand, die Story zu Ende gebracht wurde, das war ziemlich cool. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang hernehmen kann, aber nee, auf jeden Fall. Dieser Blick von DiCaprio noch in die Kamera, den fand ich... Ich habe drüber nachgedacht, weil das einige, also manche haben gesagt, sie fanden es cool. Ich fand, in dem Moment hat es mich auch nicht gestört. Irgendwie fand ich es, war einfach so wirklich dieser Moment, wo er sagt, hey Leute, ist vorbei. So als wenn er es mir selber sagen würde. Es ist geschafft und es ist vorbei. Entspannt euch. Und ich habe dann überlegt, ich glaube, das ist im Film vorher auch ein, zwei Mal, nur dass er es nicht in dem Fall so macht, dass er irgendwo ins Bild guckt und dann mit dem Kopf sich rüberdreht zu uns, sondern dass die Kamera von Anfang an, also er bläst ja, glaube ich, zwei, drei Mal seinen Atem auf die Kamera und ich glaube, da guckt er auch direkt in die Kamera rein. Nur da fällt es einem nicht auf, weil er halt von Anfang an in irgendwas reinguckt, was hinter der Kamera liegt oder was auch immer. Also wir fühlen uns nicht angeguckt in dem Moment vielleicht, aber am Schluss ist es halt wirklich so dieses, er lässt seinen Blick so schweifen und dann bleibt er halt stehen auf der Kamera und guckt wirklich den Zuschauer an. Ich fand es nicht störend, also mir hat es da, also ich kann auch nicht sagen, was der Sinn dahinter ist, warum man das am Schluss macht, aber ich dachte mir, gut, vielleicht ist es auch der Moment, wo man sagt, jetzt brechen wir völlig mit dieser, oder vielleicht zeigen wir euch gerade so ein bisschen auf, wie sehr ihr euch jetzt in dieser Realität von diesem Film verloren habt zwinkern euch fast schon ein bisschen zu damit. Also ich fand es nicht schlimm, dass er es gemacht hat. Also schlimm fand ich es jetzt auch nicht, aber als ich es gesehen habe, hat nichts zu tun, das Film. Ich fand's, ich weiß nicht. Für mich war das nicht so wirklich das Ende von dem Film. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Okay. Ich überlege die ganze Zeit, welcher Blick. Ich kann mich am Ende da. Hat ich kann mich noch an den Indianerblick erinnern, den fand ich zum Beispiel super, wie er da auf seinem Pferd vorbeireitet. Dachte ich, boah, krass, wie der einfach guckt. Ja. So, da jetzt auch zu Ende sein können. Dann. Genau. Danach humpelt er doch so rum und sieht seine Frau nochmal. Die steht da so einfach so im Wind, steht seine Frau nochmal. Und dann sehen wir doch noch und dann so ein geht's, paar, also er guckt paar. Erst sie an und dann geht sie und dann guckt er rüber und guckt einfach so in die Kamera. Ich fände, es wäre ein cooles Ende gewesen, diese Kameraeinstellung von oben, wo man die Blutspur vom Fitzgerald in den Fluss reinzieht. Ja. So. Der Kampf allein, also wenn man über Spoiler-Sachen reden will, das ist so. Also da muss auch, also entweder ist da irgendwo ein Schnitt drin oder sie haben einfach das sehr, sehr gut vorbereitet, dass man das nicht sieht und wenn er ihm dann einfach diese Finger abhackt... Vielleicht haben sie ihm auch einfach die Finger abgehackt. Tom Hardy so, oh, scheiß drauf. Was soll's, ich hab einen guten Lauf gehabt, ich hab ein paar gute Filme gemacht. Das ist der Abschluss, ich laufe jetzt nur noch als Krüppel rum. Nee, also auch wieder ein Moment, wo ich nicht im Nachhinein nicht weiß, okay, ist einfach alles gefaked, also ist das Beil gar nicht wirklich da, also zumindest nicht das obere Ende von dem Bein, weil der hat eigentlich nur einen Stock in der Hand und man hat alles animiert und es ist einfach in dieser in dieser unscharfen Bewegung der Kamera geht das unter. In diesem Schwenk mit der Kamera rüber und er schlägt mit dem Bein und gleich fliegen die Finger durch die Gegend. Ja, wahrscheinlich ist in diesem schnellen Schwenk wieder irgendwo so ein Schnitt versteckt, aber ich finde es halt cool, dass man es weniger als bei Birdman da nicht immer sicher sagen kann. Bei Birdman ist es... Bei Birdman konzentriert man sich, finde ich, nach einer Zeit auch darauf. Weil der Film ruhig ist eben. Genau. Und der Film lässt dir halt an manchen Stellen keine Zeit, um jetzt das in Ruhe zu analysieren, was da gerade vor sich geht, sondern du denkst einfach nur, okay, jetzt sticht der mit dem Messer auch noch rein, okay, Kampf vorbei, oder? Nö, es geht noch weiter, der Typ macht einfach... Und das ist ja auch alles Fiktion, also, soweit ich weiß, hat der Hugh Glass in Wirklichkeit auch niemanden umgebracht, also der hat, der ist zurückgekommen in die Zivilisation und hat aber die Leute da nicht für... Also der hat sich ja niemandem in der Form gerecht, also das ist alles fiktiv und deswegen ist es natürlich auch egal, wie lange da einer am Schluss noch überlebt mit diesen ganzen Wunden. Also ich meine, er schießt ihn ja auch eigentlich schon vorher, oder? Als er auf dem Pferd liegt. Er schießt ihn, glaube ich, nur an. Ja, aber das schießt ihn, glaube ich, auch schon hier oben irgendwo so in die Schulter oder so. Also das ist ja auch schon eine ordentliche Fleischwunde. Ja, also aber scheiß drauf, weiter geht's. Das sind halt noch harte Männer, weißt du? Ja. Die überleben Grizzly-Angriffe, die können auch von Klippen stürzen. Das habe ich ja im Nachhinein, glaube ich, als wir aus dem Film raus sind und draußen war es kalt, da ich mir so... Oh Mann, jetzt kommt man sich echt wie das Oberweicher hervor, wenn man jetzt denkt, oh, jetzt muss ich noch 5 Minuten heimlaufen oder so, oder heimfahren. Die kann nachdem ich mit dem Pferd, ne? Ja, 2 Minuten. Also, mein Gott, und, ja, auch eben, auch, weiß nicht, ob das unter Make-up fällt oder eher unter ja, Ausstattung, diese ganzen praktischen Effekte, die sie drin haben, dieses Pferd und die, also, die Organe, die er aus dem Pferd rausholt, die sind doch echte Organe, oder? Die sehen so übelst echt aus. Das habe ich, glaube ich, auch schon nach dem Film gesagt. Mhm. Das ist von Menschen und Pferden. Da übernachtet ja auch einer im Pferd. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte das Pferd bei diesem Film, bei dem von Menschen und Pferden, irgendwie real in Erinnerung. Okay. Also ich fand, da sahen die Organe noch organiger aus, quasi, als jetzt beim Rap. Noch ein bisschen ekliger. Ja, also ich weiß auch nicht. Aber echter als bei Star Wars. Ja, das ist klar. Ja, aber wer hat nicht an das Thornton gedacht, sowieso? Also. Ja. Na, es gibt aber halt, ich finde es einfach krass, dass es ein Film ist, wo man. Viele Filme haben dann so eine richtig beeindruckende Szene und darüber redet man. Und bei dem Film kann man sich locker 5 bis 10 raussuchen und sagen, und das war doch unglaublich und das war doch stark. Und das ist einfach was selten vorkommt. Also vor allem, ihr kennt jetzt die anderen Kritiken, die ich gemacht habe, noch nicht so. Aber bei vielen Filmen kommt es wahrscheinlich so rüber, als wenn ich überkritisch bin und irgendwie keinen Film so richtig super mega krass lobe, aber in dem Fall kann ich nicht anders. Also vielleicht, das ist so ein Film, das ist das Problem, so ein Film setzt für mich dann einen neuen Standard und deswegen umso kritischer werde ich gegenüber Filmen, die es halt nicht so sehr versuchen. Also nicht, dass ich jetzt erwarte, dass jeder Film so aussieht wie The Revenant, aber es ist halt immer schwierig, wenn du so ein, also wirklich von der technischen Seite vor allem, so eine Meisterleistung siehst und dann aber eben in dem Jahr vielleicht noch 2 Filme siehst, wo es ums Überleben geht oder wo man schon technisch auch irgendwie einiges auf die Reihe kriegen will, aber das ist halt wieder so ein Standard, der gesetzt wird. Und ich denke mir dann immer, okay, war toll gemacht, aber nicht toll wie bei Revenant. Es ist ein bisschen unfair, weil auch die Leute sich alle Mühe geben bei den anderen Filmen und das auch gut machen, aber also eben, wenn da man... Revenant hat die Grenzen schon ausgereizt. Ja, also ich finde, also für mich ist es jetzt schon, es gibt jetzt wirklich Abschnitte und Bereiche im Film, wo ich sage, das ist für mich jetzt wirklich eine Definition dafür. Also wenn ich sage, okay, also wenn es um Longtakes geht und um dieses Zusammenspiel zwischen Statisten und Darstellern und Licht und sonst was. Das ist für mich jetzt ein Standard, der da gesetzt ist. Und da ranzukommen ist, glaube ich, nicht besonders leicht. Also, weil dieser Kameramann, mein Gott, dieser Kameramann, finde ich so krass. Ich muss jetzt echt. Ist der gleiche, der auch bei Birdman hat er auch Kameramann. Birdman hat er auch gemacht, Children of Man und Gravity war der auch. Also, okay. Gravity ist natürlich jetzt ganz anders, dadurch, dass es ja viele auch virtuelle Kamerafahrten sind, aber ja, der Kerl ist echt. Bei Birdman hat man ja auch diese großen Nahaufnahmen von Gesichtern mit den großen Augen teilweise. Mhm. Vor allem bei Emma Stone. Ich weiß nicht, ob die wirklich so große Augen haben. Ich glaub's mal nicht. Aber die hat schon gigantisch große Augen. In dem Film auf jeden Fall. In dem Film. Aber auch so. Also ja, aber in dem Film, da sieht es ja aus, als wäre sie ein Frosch. Teilweise. Ja, Weitwinkel halt. Ne? Das ist halt alles. Also das, finde ich, sind unglaublich interessante Aufnahmen und Aufnahmen, die man halt so nicht kennt. Das ist was anderes. Ja. Das ist schon wirklich ein sehr eigener Stil. Also ist lebendig, also wie man immer sagt, das ist wirklich, das Ding hält ja, glaube ich, keine 3 Sekunden ruhig. Also er ist immer in Bewegung mit dieser Kamera und das ist sein Stil. Aber von allen, die mir bewusst in Erinnerung sind, ist das schon wirklich einer der allerbesten momentan. Also eben, weil es ja völlig egal ist, an jedem Film, wo ich mich erinnere, wo er Kameramann gemacht hat, teilweise ganz verschieden, aber trotzdem immer richtig, richtig geil. Und vielleicht weniger aus dem Grund heraus, was Kameramänner als am wichtigsten bezeichnen, ist das Licht, wird ja immer gesagt, der Kameramann. Das ist das, wo er wirklich was beeinflussen kann, ist das Licht. Und das macht er ja da eigentlich nicht so wirklich. Also ich meine, da wird man sich überlegt haben, war es hell genug, können wir jetzt hier drehen, ist es in der Kontinuität des Films passend? Ja. Aber so viel kann er nicht beeinflussen. Ab und zu mal ein Lagerfeuer oder eine Fackel und sowas. Er kann halt die Drehrichtung bestimmen und gucken, ja, woher das Licht dann kommt. Also das merkt man schon. Und man merkt auch, wie er mit dem Licht, was vorhanden ist, wie er damit gestaltet, oder wie er mit zum Beispiel auf den Schnee, das merkt man manchmal, wenn er liegt oder so, ja, wie er den Schnee von dem Hügel nutzt, um das Licht von DiCaprio, also das, ja, Gesicht von DiCaprio auszuleuchten, einfach durch Reflexion. Also wenn er läuft ja um sie rum, ja, so lange fast schon, bis er den richtigen Moment hat. Das merkt man schon so, also das, da beeinflusst er es dann schon wieder indirekt, sagen wir mal. Ja. Darf ich noch eine Szene erwähnen, die mir im Gedächtnis geblieben ist, mhm, die ich sehr beeindruckend und fand? Bitte die Szene, die du schlecht fandst. Ah ja, Moment. Also was ich sehr beeindruckend fand, war dieser Wolfüberfall auf die Bisonherde. Mhm, ja. Mhm. War das animiert oder war das echt? Keine Ahnung. Also im Vergleich zum Bären sah das nämlich nicht animiert aus. Und man, ja, hat es doch recht nah gesehen. Also ich glaube, die Bisons waren teilweise schon animiert. Ich, ja, also die große Herde schon. Also ich glaube auch der logischerweise der dann umfällt und angegriffen wird von den Wölfen, ich glaube, das ist schon... Aber es ist für, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich hätte schon im Nachhinein, wenn ich so versuche daran zu erinnern, gedacht, dass er animiert ist. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie wirklich einen Wolfsrudel auf einem Kissen gejagt haben. Das macht man heute nicht mehr wirklich, oder? Also früher ist das auch man halt sehr gängig gewesen, ne? Oder in den richtig heftigen Atmosphären. Tatsächlich, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Das, aber gerade bei solchen Produktionen, weißt, ja, du, was kann man noch bringen? Das ist was anderes, wenn du diese kleinen Indie-Produktionen hast, was Leute da alles machen. Aber ich glaube, dass wenn sowas da wirklich aufkommen würde und dass sie da, keine Ahnung, ein paar Tiere verheizt haben, um eine Szene zu drehen, das würde immer dann so eine viel negative Publicity für so einen Film bringen. Ich glaube, das kannst du bei so einer Produktion nicht bringen. Ist dem Film nicht vorgeworfen worden, dass Pferde gestorben sind und überhaupt auf die Sicherheit der Leute relativ wenig Wert gelegt worden ist? Menschen sind nicht so wichtig wie Tiere, Tobi. Hast du das noch nicht mitbekommen? Also ja. Kein Mensch regt sich darüber auf, ob da jetzt irgendwelche Leute an dem Set unglücklich waren oder sonst was. Das ist nur eine interessante Trivia-Story. Ja. Aber wehe, wenn da ein Pferd stirbt, du dann ist aber... Und ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber das interessiert eindeutig nicht so sehr, ob die Leute beim Film unter widrigen Bedingungen arbeiten müssen. Aber wenn ein Tier, weil es halt sich dafür nicht selber entscheiden kann, da wird da keine Rücksicht mehr drauf genommen. Das wird dann ganz schön an Pranger gestellt. Auch zu Recht. Also, weil man soll ja auch nicht irgendwie wahllos irgendwelche Tiere für Filme opfern. Das muss nicht sein. Aber arme Fisch. Ja, ich glaube, bei Fischen zählt das nicht so. Ja, schade. Sonst hätte sich keine Herr der Ringe angeguckt. Ist doch deine schlechte Szene. Also das, wo ich fand, dass sie es ein bisschen übertrieben haben mit diesem Überlebensding, war, als er, ich glaube, es war schon nach der Schwitzhütte, und er in den Wald liegt und dann die Indianer ihn angreifen. Er reitet und mit dem Pferd die Klippe runter. Und dann auf den Baum landet. Und die dann Szene an sich war der einfach zu viel. Also ich fand, es war zu viel, dass er das relativ unbeschadet überlebt. Ja. Zumal die Indianer jagen ihn ja. Wieso gehen die dann danach nicht hin, ja, zu ihm runter? Ich meine, so weit war das nicht. Da kann man bestimmt irgendwo außen rum und gucken, ob der noch am Leben ist. Was ist das für einer? Das war auch eine echt hohe Klippe. Ja. Es war schon ein bisschen der Money-Shot. Also der war auch im Trailer drin, wo man gemerkt hat, das packen sie jetzt rein, um eben den Film als actionreif zu verkaufen. Und das hätte es gar nicht gebraucht. Also die Szene hätte man auch ruhig rauslassen können. Also das, wie gesagt, er hat sich mit Sicherheit mit Füße, Rippen, was weiß ich, nicht gebrochen. Also der hätte danach bestimmt ein paar Wochen erstmal nicht mehr gehen können. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das ist aber das Problem, dass wir gar nicht wissen, wie lange hat er. Also wie lange scheinbar war er mit Pferd nur eine Nacht drin. Aber wer weiß, vielleicht war er auch einfach eine Woche in diesem Pferd. Ja, vielleicht hat er sich so eingerichtet. Zwanghäusig eingerichtet. Wohnzimmer neu gestrichen. Ja, also man muss sich das immer alles in Wirklichkeit vorstellen, in so ein Pferd reinzukriechen. Abseits davon, dass es echt eklig ist, der Geruch. Ja, deswegen ist er auch mit dem Gesicht draußen geblieben. Eben, ne? Der Geruch, das ist ja, du bist ja einfach ohnmächtig. Das war's. Ja, ich fand auf jeden Fall, das war ein bisschen zu viel. Ich glaube, dem Film geht es recht wenig um, also der Film ist sehr realistisch, aber es geht ihm im Großen und Ganzen wenig um den Realismus an. Ja. Also von der Story her. Ja. Aber war das eine sehr CGI-lastige Szene. Man hat es auch gemerkt. Man hat es ja gesehen. Dieses Pferd fliegt durch die Gegend eher, nicht mal der Baum wirkte echt. Also da war alles sehr, eben die Szene, gebe ich dir recht, ist ein bisschen, die sticht ein bisschen raus, vor allem wenn man das sich dann nochmal anguckt. Yes, also fragt man sich, hätte es das gebraucht? Man hätte sie, also klar wollen sie, dass dieses Pferd tot ist und dadurch, dass er diese eklige Pferdszene dann bringen kann, aber man hätte 15 andere Möglichkeiten bringen können, warum dieses Pferd stirbt. Ja, hätte das Pferd zum Beispiel und, oder das können, hätte ja noch einen Pfeil drin gehabt von einem der Indianer und wäre halt dann langsam verendet. Und dann hätte sich halt dafür entschieden, da drin zu wohnen. Ja, sie wollten halt, dass er ins Pferd reinkriegt. Eben, Nein, das war halt der, das ist der Money-Shot gewesen. So, oh, leck, die Kabel fliegt von der Klippe runter, jetzt ist er tot, oder? Guckt euch den Film an, dann wisst ihr es. Ja. Also es ist wirklich, genauso wirkte das auch im Trailer. Er stirbt da noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber sonst, hier ist, wie, das ich glaube, sind wirklich wir, Kleinigkeiten. Wir suchen wirklich nach was, wo man sagt, okay, aber warum, der Film ist nicht perfekt, komm schon, irgendwas war nicht gut. Und eben, bei einem anderen Film müsste man niemals so lange suchen. Und, also, Respekt dafür, also, ich hoffe, dass der Regisseur sich nicht dafür entscheidet, so eine Karriere zu machen, dass er sich bei jedem Set irgendwie Leute verkrault und also, wenn man sehr anstrengend wird. Bis jetzt hat er ja noch mit keinem Schauspieler zweimal gedreht. Echt? Das ist auch sehr auffällig, ne? Aber es ging eh schnell, wenn man überlegt, Birdman ist nicht so lange her und so eine Produktion hinterher zu klatschen, der muss direkt nach Birdman angefangen haben. Er hat, glaube ich, 2011 hat er für den Regieposten bei The Revenant unterschrieben. Ja, und ich habe dann auch geguckt, wer noch alles hätte Regie geführt hätte. Zu einem Zeitpunkt war ein Gespräch, dass Samuel Jackson die Hauptrolle gewesen wäre, ja, in The Revenant. Hätte der, wie hieß er, der Koreaner, ne? Der von Oldboy. Ja. Der Chan-wook Park oder so, ja, heißt er. Der hätte fast Regie geführt und hätte dann Samuel Jackson als Hauptrolle gecastet. Dann kam noch irgendwer, der hätte... Wen hätte der als Hauptrolle gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Christian Bale wäre genau, Christian Bale, als, genau. Anstatt Leonardo DiCaprio und genau. Sean Penn anstelle von Tom Hardy. Genau, genau. Und das, Sean Penn war auch bis zum Schluss noch im Gespräch, also auch für die Fassung jetzt. Und dann ist... Irgendwas hat dann hingehauen. Was ich im Nachhinein besser finde. Also überlege ich mir so... Sean Penn hätte das sicher auch gut gespielt. Aber irgendwie gerade, weil die auch vom Alter ähnlich waren, fand ich das gar nicht so schlecht. So könnte man nämlich sagen... Der eine, also wenn es Sean Penn gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, das ist ein bisschen älterer, verbitterter Mensch vielleicht, der schon viel gesehen hat. Und so war es irgendwie, war das noch böser eigentlich, weil Tom Hardy so nicht so diesen, also eigentlich müssten die sich, müssten doch miteinander klarkommen, wenn die so einen Job zusammen machen. Und dieser extreme Rassismus, der aus Tom Hardy da gesprochen hat, der war halt echt, ja, also der hat ja wirklich... Der war halt echt, ja. Ja. Der hat auch überhaupt nicht, also so gar nicht begründet durch irgendwas. Bei einem alten Menschen könntest du immer noch sagen, ja, wer weiß, was der alles mit Indianern erlebt hat. Also, sie haben das bei Tom Hardy ja auch mit der Backstory versucht. Oh, aber man hat schon gemerkt, wie sie eindeutig sagen wollen, das ist irrational, hoch 10, was er da tut. Und einfach, ist einfach ein Arschloch. Und ist ein Eichhörnchen und ich hab's gegessen. Stimmt. Alles super, also der Dialog war auch super, also der Monolog. Und Domhnall Gleeson... wieso haben die den skalpiert? Ich weiß nicht, ich habe unglaublich Sympathien für diesen Schauspieler. Ich finde das immer furchtbar, wenn der... Und vor allem, wenn man jetzt überlegt, was passiert. Wenn der Film jetzt theoretisch auch noch zu 2015 zählt für die Amis, was hat denn der für ein geiles Kinojahr gehabt? Ja. Also auch diese Mischung von... Frank war, glaube ich, war der auch noch 2015? Frank habe ich mir letzten dabei. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Frank war, glaube ich, auch 2015, wenn ich jetzt nicht völlig täusche. Oder ich war gerade 2014 noch. Der Film mit... Michael Fassbender ohne ihn. Ja. So ungefähr. Das und Ex cool. Machina und Star Wars und The Revenant. Also, der hat einen guten Lauf. Wann, vor allem, wann hatte der denn Zeit für die anderen Filme, wenn eben, der 9 Monate für The Revenant am Start war? Also, eben. Der war ja auch die ganze Zeit am Set. Star Wars ist eine kleine Rolle, wahrscheinlich konnten sie ihn da echt. Das haben sie einfach ein Stück wahrscheinlich abgedreht und weg war. Und Ex Machina wahrscheinlich schon 2014. Ne? Wahrscheinlich haben sie das schon da gemacht. Das ist ja auch kein Film, der jetzt lange. Ich glaube, Ex Machina hat nicht lange gebraucht zum Dreh. Ist ja wirklich ein kleiner Film. Aber es gibt schon so Schauspieler, wo du merkst, echt, also entweder haben die einen richtig guten Agenten oder vor allem, weil das nicht immer das, wo man das erwartet hätte. Also Donald Gleason hat seine Karriere als Bill Weasley begonnen in den Harry Potter Filmen. Wer hätte denn gedacht, dass du so jemanden überhaupt nochmal siehst? Also gerade wenn du überlegst, aus den Harry Potter Filmen, gerade diese ganzen kleinen Nebendarsteller, die ganzen Kinder vor allem, siehst du eigentlich fast gar nicht mehr. Also du siehst Radcliffe und Emma Watson noch, aber nicht mal Ron hat noch irgendeine, also der macht schon noch Filme, aber Rupert Grint ist jetzt nicht gerade der leuchtende Stern am Himmel. Ja gut, in diesem Sinne, das war jetzt noch der Spoiler-Teil unserer Kritik. Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir The Revenant sehr, sehr gefeiert haben. Und es, glaube ich, wird richtig, das war auch unser Fazit nach dem Film sofort. Mein Gott, ist ja heftig, wenn man den besten Film des Jahres schon im Januar sieht. Mal schauen, ob es so ist. Also ich versuche mir eine offene Einstellung für alles zu behalten, was noch kommt. Weil es kommen ein paar richtig coole Indie-Filme dieses Jahr, wenn man von all den Reboots und Sequels absieht, die kommen. Ich glaube, wie Batman gegen Superman. Oh, der wird total toll. Ich glaube tatsächlich, dass der Tarantino an Revenant gemessen wird. Oh, ja, das ist. Meinst du einfach wegen der Location schon und wegen dem Western-Genre? Und Western-Genre im Schnee, das, ich glaube, das wird. Aber in diesem Sinne, bis bald vom Torfhauer Podcast. Von mir, Torfhauer natürlich, und auch von. Mir, Tobi. Und wir, Niklas. Genau, vielleicht machen wir wieder demnächst was zusammen. Mal schauen, welcher Film sich noch ergibt. Zumindest gucken wir uns wahrscheinlich, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gucken wir uns in, keine Ahnung, 8 Stunden eventuell Legend an. Ist zumindest auf dem Plan. Wieder Tom Hardy. weil wir alle Tom Hardy Fanboys sind. Und oh ja. Mhm. Unbedingt. Können wir gucken, ob er Finger hat oder nicht. Stimmt, müssen wir darauf achten, je nachdem, was er zuerst gedreht hat. Vielleicht hat er nur einer von den Zwillingen gedreht, der hat noch alle. Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre geil. Das wäre auch konsequent zu sagen, nee, und danach lasse ich mich verstümmeln und drehe dann den zweiten Teil. Dann kann man die auch so viel bestimmen. Wow. Irgendein Schauspieler hat das sicher auch schon gemacht, ich wette mit euch. Irgendwer hat das schon gemacht. Der hat sich bewusst verstümmeln lassen und dann die zweite Rolle erst gespielt. Damit wenn ich so ein passendes Drehbuch schreiben und das unbedingt machen. Wir können Shia LaBeouf engagieren, der macht das bestimmt. Da wäre ich aber voll dabei. Also, ein paar sehen, wo er drin wohnen kann und dann geht's los. Na gut, bis zum nächsten Mal beim Topfhofer Podcast. Tschüss. Ciao.